ARD. Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks, der Krimi-Podcast. Aufmachen, Polizei. Keinen Schritt weiter, sonst schieße ich. Bleiben Sie stehen. Was ist denn passiert? Ich habe es nicht getan. Beantworten Sie meine Frage. Das ist Anstiftung zum Mord. Stimmt das? Nein, das ist nicht wahr. Sie sind ein Lügner. Woher wissen Sie das? Ich hatte keine Ahnung. Wie ist eigentlich Ihr richtiger Name? Gisela. Woher wissen Sie, dass das ein Mann ist? Meine Frau? Ich? Ach doch, vorgehen! Weg mit dem Revolver! Was denn, willst du ja mucksen? Kein Mucks, herzlich willkommen, es begrüßt Sie am Mikrofon Bastian Pastewka. In diesem Podcast suchen wir Kriminalhörspiele aus alter Zeit zusammen. Jeden Donnerstag gibt es hier vortreffliche Fundstücke aus den Funkhäusern, Radiospezialitäten der ARD, die so heute nicht mehr gemacht werden. Es gibt schließlich kein Mono mehr. Die Hörspielkrimis, die in Kein Mucks wiederholt werden, sind fast alle in Vergessenheit geraten. Es sind vorwiegend kurze Unterhaltungsstücke, Rätselgeschichten ohne doppelten Boden, aber schön sind sie doch. In dieser Ausgabe haben wir ein Hörspiel aus einem uns gut bekannten Sender, der sich hier nochmal musikalisch vorstellt. Hier ist der Saarländische Rundfunk in Saarbrücken mit dem ersten Programm. Europawelle Saar. Der Saarländische Rundfunk hieß bis zur Eingemeindung des Saarlandes in die Bundesrepublik zum Jahreswechsel 1957 noch Radio Saarbrücken. Schon seit den frühen 50ern produzierte man dort Kriminalhörspiele. Radio Saarbrücken. 1953, eine erste Radioserie mit Fällen des Kommissar Maigret. Kriminalpolizei, Kommissar Maigret. Ach, da sind Sie ja endlich, Herr Kommissar, Gott sei Dank. Sie wissen schon, was los ist. Ja, ich weiß, der graue Wagen im Fluss mit der Leiche einer Frau in der Kofferkiste. Ja. 10 Krimis nach Georges Simenon mit dem berühmten Kommissar Maigret wurden bei Radio Saarbrücken produziert. Nicht alle sind erhalten. Theo Schulte war stets als Maigret zu hören. Es sind die ältesten Simenon-Radiofassungen, die hierzulande überhaupt existieren. Ab 1956 dann kam dies hier. Hallo, Freunde. Hier ist Ihr Funkkrimi. Am Mikrofon Philipp Odell. Das ist die sogenannte Damen-Krimiserie aus dem Saarländischen Rundfunk. Ich erzähle Ihnen heute einen neuen Fall aus meiner Praxis. Die vielgeliebte Dame. Die Damen-Krimis von Lester Paul. 8 Radiofortsetzungsserien wurden im SR produziert. Und jeder Fall, ob die Dame im Nebel, die Dame schreibt, die Dame filmt, die Dame mit den grauen Löckchen oder die Dame ist leichtfertig, bestand jeweils aus bis zu 8 Einzelfolgen. Ich heiße Philipp Odell. Und dies hier ist Miss Heather McMara. Sehr angenehm. Fraser sagt, Sie sind wegen irgendwelchem Geld in Schwierigkeiten. 1971 lief die letzte Serie. Heather und Philipp, gespielt von Brigitte Dryander und Albert Karl Weiland, waren tatsächlich jedes Mal, also über 15 Jahre, dieses beliebte Ermittlerpärchen. Aber es gab noch eine andere Top-Serie aus dem SR. Der große Unbekannte von Karl Richard Schon. Der große Unbekannte, das sagt Ihnen vielleicht nichts. 1963 wurde dieser 6-teilige Hörspielkrimi urgesendet. Dem großen Unbekannten gegenüber ein kleiner Schriftsteller. Dickens, mein Name. Edgar Dickens. Schriftsteller, wohnhaft London, Richmond Embankment. Genau. Edgar Dickens aus London, ein Autor und Held von gleich mehreren Funkabenteuern, um den geht es jetzt. 4 Edgar Dickens-Krimiserien hat es gegeben. Der Saarländische Rundfunk machte zunächst 2 davon. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an diesen Mr. Dickens erinnern, diesen komischen Schriftsteller. Ja. Das war auch ein so übler Zeitgenosse, der sich sein Geld damit verdient hat, zu Hause zu sitzen und irgendetwas zu Papier zu bringen. Aber nein, Edgar Dickens ist wirklich ein sehr sympathischer Zeitgenosse. Aber Scotland Yard ist er, wie wir hier gehört haben, ein Dorn im Auge, weil Edgar manchmal schlauer ist als die Polizei. Auch die Damenkrimis und die anderen großen Radioserien der 50er Jahre, Paul Temple oder Gestatten, mein Name ist Cox, spielten mit dieser Ausgangslage. Ein gewitzter Hobbydetektiv, der in jeder Geschichte in Gefahr gerät und die Polizei mal austricksen, mal um Hilfe bitten muss. Ich möchte mich Ihnen gerne vorstellen. Dickens. Edgar Dickens. So ungefähr klang die Vorstellung zu Beginn jeder Edgar-Dickens-Reihe. Ich verfasse Kriminalromane. Ja, und das Merkwürdige an der ganzen Geschichte ist, ich werde immer in diese Kriminalgeschichten hineingezogen. Das ist komisch, nicht wahr? Aber diese Tatsache ist ja schließlich der Grund, weshalb ich über die Fälle stets so gut Bescheid weiß, dass ich darüber berichten kann. Wir bringen Ihnen gleich einen spannenden Fall, in den der smarte Edgar hineingezogen wurde. Die Abenteuer dieses Herrn aus London erfand der deutsche Autor Karl Richard Schon. In den frühen 60ern gehörte es zum guten Ton, Krimis in England spielen zu lassen. Von dort kamen die Vorbilder. Schon schrieb seit den frühen 50ern Hörspiele aller Gattungen. Seine Edgar-Dickens-Krimis waren Publikumserfolge. Es gibt sie sogar in verschiedenen Versionen von unterschiedlichen Sendern. Der Saarländische Rundfunk machte den Anfang. Ab 1963 gab es zunächst zwei Dickens-Mehrteiler, Der große Unbekannte und Das zweite Motiv, mit Wolfgang Reinsch bzw. Dieter Eppler in der Hauptrolle. Diese zwei Mehrteiler produzierte aber auch kurz darauf eigenständig der Westdeutsche Rundfunk. Und den Dickens dort, den spielte, vielleicht haben Sie ihn gerade schon erkannt, Hans-Jörg Felmy. Mein Name ist Dickens. Nein, nicht Charles. So viel habe ich, wie man so hübsch sagt, nicht auf dem Kasten. Edgar. Edgar Dickens. Verfertiger von Kriminalgeschichten. Guten Abend übrigens. Das ist tatsächlich Hans-Jörg Felmy, 1965 für den WDR. Felmy war der einzige Dickens-Darsteller, der zweimal diese Figur spielen durfte. Die Rolle wechselte permanent. Auch die anderen Begleitfiguren, also die Polizeibeamten Nutting, Crocker und Holloway, wurden, egal ob im SR oder WDR, immer von unterschiedlichen Schauspielern übernommen. Eine erstaunliche Seltenheit. Erlauben Sie übrigens, dass ich mich Ihnen vorstelle, meine Damen und Herren. Mein Name ist Dickens. Edgar Dickens. Dieser Edgar Dickens wiederum ermittelte 1966 auch für den WDR. Aber hier war nicht mehr Hans-Jörg Felmy, sondern plötzlich Hermann Wagner besetzt worden. Ein Berliner Schauspieler, der fast nie auf den Kölner Wellen zu hören war. Feuer für eine Zigarette hieß dieser Dreiteiler, der einzige Schon-Krimi, der kein Remake aus dem Saarländischen Rundfunk erfahren hat. Aber kaum begannen die 70er Jahre, stieg der Sender wieder ein. Mein Name ist Dickens, Edgar Dickens. Dieser Edgar Dickens hier ist Gerd Peiser und den hören wir nun auch in unserem Hörspiel. Ich, Edgar Dickens, 36, Schriftsteller. Wir bringen Ihnen jetzt den kürzesten Dickens-Radiokrimi, den es je gab. Ein unklares Archivstück, offenbar 1970 in den Saarbrücker Studios produziert, 1972 erst urgesendet. Und es ist eine hübsche kleine Geschichte, die Sie natürlich vollkommen ohne Vorkenntnisse und meine Worte hier verstehen können. Diesmal ist unser Edgar nicht im kaltnebligen London unterwegs, sondern im Urlaub auf der Isle of Wight, ganz im Süden, vor Portsmouth am Ärmelkanal. Und dort trifft er auf die sympathische Nancy Stewart. Nancy, so heißt dieser vergessene Radiokrimi auch, und der kommt jetzt. 38 Minuten lang, die Regie führt Klaus Groth, und neben Gerd Peiser hören Sie Karin Schröder und Dieter Borsche. Traumbesetzung. Und nach dem Hörspiel habe ich noch eine Riesenüberraschung für Sie, die mit diesem Stück zu tun hat. Sie werden staunen, ich kann es kaum erwarten. Los geht's. Gute Unterhaltung mit Nancy. Ich lag auf dem Bauch im Sand und schmorte in der Sonne. Es war die Julisonne des vergangenen Jahres und der Sand des Strandes von Wentnor auf der Insel Wight. Seit 14 Tagen befand ich mich in Ferien, zur Erholung und Entspannung, wie es mein Arzt zu Hause in London ausgedrückt hatte. In Wirklichkeit bedurfte es eines hohen Maßes seelischer Widerstandsfähigkeit, um die klassische Langeweile von Ort, Zeit und Menschen zu ertragen. Hätte es nicht Nancy Stewart gegeben, die junge Architekturstudentin, die während ihrer Semesterferien aushilfsweise in der Bar meines Hotels arbeitete, so würde ich längst wieder an meinem Schreibtisch gesessen haben, in meiner Wohnung am Cheyne Walk, London, Chelsea. Ich, Edgar Dickens, 36, Schriftsteller. An jenem Abend, als auf der Terrasse das Sommernachtsfest mit Tanz und anschließendem Feuerwerk stattfand, da war ich der einzige Gast in der Bar. Ich hatte schon manchen Abend zuvor an der Theke verbracht, präzise 13 von meinen bisher 14. Und das Mädchen, das schien meine Gesellschaft nicht ungern zu ertragen. Noch ein Whisky, Mr. Dickens? Ja, gerne. Aber Sie müssen mithalten, Miss Stewart. Ich bleibe bei meinem Sherry, der Abend ist noch lang. Bitte? Danke. Bar? Ja. Wer? Nein. Nein! Also, cheerio, Mr. Dickens. Cheerio. Sagen Sie, wie kommt es eigentlich, dass Sie Ihre Ferien hinter dieser Theke verbringen? Hätten Sie nicht Besseres anzufangen gewusst? Vielleicht. Aber ich muss mir mein Geld für mein Studium verdienen. Ah, ich verstehe. Der Papa langt nicht tief genug in die Tasche, was? Ich habe keine Eltern mehr. Oh, entschuldigen Sie. Leben Sie ganz allein in London? Warum wollen Sie das denn wissen? Ich meine nur, jedenfalls... Soll das vielleicht ein Verhör sein, Mr. Dickens? Wieso? Klang es so, als ob ich Sie aushorchen wollte? Ein bisschen. Verzeihung, aber das liegt daran, dass ich Kriminalgeschichten schreibe und immer in den Tonfall meiner Polizisten gerate. Naja, und andererseits interessiere ich mich einfach für Menschen. Das liegt so in meinem Beruf. Ach, ich bin völlig durchschnittlich. Ganz uninteressant. Kein dankbares Studienobjekt für einen Schriftsteller. Glauben Sie mir. Na, jetzt untertreiben Sie ja. Gar nicht. Ich... Guten Abend. Einen Whisky, bitte. Als der neue Gast in die Bar kam, war mir, als verfinsterte sich Nancy Stewarts Gesicht. Zugleich schien sie zu erschrecken, und sie starrte den Mann wie jemanden an, dessen Erscheinen nichts Gutes verheißt. Dabei sah der Fremde ganz normal aus, ungefähr 30 Jahre alt, schlank, etwas größer als ich und sehr blond. Übrigens blieb er nur so lange, wie er brauchte, um sein Whisky auszutrinken. Dann nahm er eine Banknote aus der Tasche und wünschte zu bezahlen. Leider habe ich nur einen 5-Pfund-Schein. Können Sie mir wechseln? Ja, hier bitte. Danke. Gute Nacht. Was ist denn das für eine 5-Pfund-Note? Ist die vielleicht falsch? Wieso? Weil Sie sich so anstarren. Zeigen Sie mal. Oh nein, die ist ganz in Ordnung. Was ist denn das? Gibt's Krieg? Das Feuerwerk. Ich möchte es mir zu gerne ansehen. Na ja, dann gehen wir nach oben. Für 2 Pfund wird Chrissy gern 5 Minuten vertreten, oder? Bis gegen Mitternacht saß ich dann noch bei Nancy an der Theke. Ab und zu verirrte sich ein Sommernachtsfestler herunter, schaute zur Tür herein und prallte erschreckt von der Leere des Raumes zurück. Schließlich erschien der Hoteldirektor und brach angesichts der Todsünde, den Laden eines einzigen Gastes wegen offen zu halten, beinahe in Tränen aus. So durfte Nancy früher als gewöhnlich ihren Posten verlassen und ich schlenderte, da ich noch nicht über die notwendige Bettschwere verfügte, hinunter zum Strand. Außer mir war niemand unterwegs. Nur in einem der Strandkörbe, die in einer geheimnisvollen Anordnung über den Strand verteilt waren und wie unbekannte, im Tod erstarrte Wesen aussahen, bemerkte ich einen Mann, der ruhig dasaß und aufs Meer hinausstarrte. Ich ging hinauf bis zum Leuchtturm und dann den gleichen Weg zurück. Als ich wieder an dem Strandkorb vorbeikam, saß der Mann noch immer darin und rührte sich nicht. Ich trat näher und erkannte den Gast aus der Bar, vor dem Nancy Stewart offenbar erschrocken war. Jetzt aber war ich es, der erschrak. Die Augen des Mannes waren direkt auf mich gerichtet. Doch sie sahen mich nicht an, sondern noch immer auf etwas Entsetzliches, das längst nicht mehr da war. Ich bin Inspektor Christie, Mr. Dickens. Sie haben den Toten entdeckt, wie ich höre. Wann war das? Kurz nach 1:30 ungefähr. Was haben Sie denn um diese Zeit unten am Strand gemacht? Ich ging spazieren. Ich bin es so gewohnt vor dem Schlafengehen. Mhm. Aus den Papieren, die er bei sich trug, geht hervor, dass er Thomas Simpson heißt und aus London stammt. Ihr Motel hat er nicht gewohnt. Haben Sie den Mann vorher schon einmal gesehen? Ja, am Abend in der Bar. Er trank ein Whisky, bezahlte und ging wieder. Miss Stewart kann das bestätigen. Miss Stewart? Ja, sie arbeitet in der Bar. Wilson, ich möchte Miss Stewart sprechen. Jawohl, Inspektor. Übrigens ist mir beim ersten Mal nicht aufgefallen, dass der Mann tot war. Erst auf dem Rückweg, als er noch immer da saß und aufs Meer hinaus. Woher wollen Sie denn wissen, dass er schon tot war, als Sie zum ersten Mal an ihm vorbeigingen? Ja, ich weiß es nicht, aber hätte ich nicht den Schuss hören müssen, wenn die Tat nachher geschah? Nachts dringt so ein scharfer Pistolenknall ja ziemlich weit, nicht? Aha. Hallo? Hallo? Ja, was gibt's denn, Wilson? Miss Stewart meldet sich nicht, Inspektor. Vielleicht ist sie nicht auf dem Zimmer. Aha. Sehen wir mal nach. Kommen Sie mit, Mr. Dickens. Vielleicht habe ich noch Fragen an Sie. Miss Stewart? Miss Stewart, öffnen Sie, Polizei. Die Tür ist nicht versperrt, Inspektor. Ja. Niemand da? Ja. Ah. Das ist seltsam, um 2 Uhr in der Nacht. Tja, der Schrank ist leer. Sieht nicht so aus, als hätte die junge Dame ihr Zimmer nur für kurze Zeit verlassen. Das begreife ich nicht, Mr. Christie. Ich habe mich am Abend ziemlich lange mit Miss Stewart unterhalten. Ich hatte nicht den Eindruck, dass sie mitten in der Nacht abreisen würde. Inspektor, Da hinter dem Nachttisch ist ein Paket versteckt. Hier. Mehr ist nicht zu finden. Machen Sie das Paket auf, Wilson. Ja. Sonnenbrille, Spielkarten, Transistorgerät. Einzelner Badischel. Bei Lippenstift, 2, 3, 5 Tuben Sonnenöl, das ist komisch. Mhm. Es erinnert mich an was, Wilson. Ja, Inspektor. Hier im Hotel sind in letzter Zeit immer wieder Gegenstände verschwunden. Ja. Man nahm das zuerst nicht weiter wichtig, weil die Sachen alle ziemlich wertlos waren. Erst als ein Transistorradio gestohlen wurde, erstattete die Direktion Anzeige. Glauben Sie etwa, dass Miss Stewart eine Hoteldiebin ist? Ja, tja. Aber, Inspektor, da steckt da ein Spaßvogel dahinter, der den eintönigen Hotelbetrieb hier ein bisschen aufmöbeln wollte. Ein einzelner Badeschuh, wer stiehlt denn sowas? Und überhaupt eine Hoteldiebin, die Hals über Kopf ihr Zimmer räumt und ausgerechnet ihre Beute mitzunehmen vergisst, ist doch absurd. Ja, vielleicht hatte Miss Stewart bei ihrem überstürzten Aufbruch ganz andere Dinge im Kopf. Was meinen Sie damit, Mr. Christie? Ich weiß, ich offen gestanden. Im Moment selbst noch nicht, Mr. Dickens. Inspektor Christie lächelte gequält vor sich hin. Er war mittelgroß und hager und besaß eine ausgesprochene Duldermiene, wie sie bei Kriminalpolizisten, die ihre Tätigkeit mit Ernst zu verrichten gewohnt sind, ziemlich oft anzutreffen ist. Ein Gesichtsausdruck, der etwas von der Leidensfähigkeit eines Menschen hat, der seit Jahren dahinkränkelt. Nichts Lebensbedrohliches, das weiß er. Er weiß aber auch, dass er die Sache nie wieder los wird. Wir verließen Nancy Stewarts Zimmer und kehrten nach unten zurück. Inspektor Christie wünschte sich, in der Bar umzusehen. Ich folgte ihm und Wilson, seinen Trabanten, ohne dazu aufgefordert worden zu sein. Auch Mr. Barnes, der Hoteldirektor, schloss sich uns an. Wie lange arbeitete Miss Stewart schon bei Ihnen, Mr. Barnes? Seit Anfang des Monats. Welchen Eindruck hatten Sie von der jungen Dame? Durchaus den besten, Mr. Christie. Ich hätte sie ansonsten niemals in meinem renommierten Hause... Haben Sie schon die Abendkasse nachgesehen, Mr. Barnes? Nein, warum? Aber würden Sie es jetzt bitte mal nachholen? Wie Sie wünschen. Wegen des Sommernachtsfestes war das Geschäft in der Bar nicht besonders... Ja, ich hatte eine Rechnung von 3 Pfund 10. Also viel mehr wird nicht drin sein. Ja, hier ein paar Scheine und das Wechselgeld. Mhm. Ja, ist das 2 0 x 1 8? Wie? Hier, eine Notiz auf dieser 5-Pfund-Note. Hm? Was mag sie bedeuten? Auf Banknoten wird oft der größte Unsinn gekritzelt. Wenn es eine Bedeutung hat, dann kann es wohl nur der verstehen, der es verstehen sollte. Ja, sicher, aber wer sollte es verstehen? Ist das eine Frage, die Sie mir stellen, Mr. Christie? Ja, Sie sind Schriftsteller. Was hat denn das damit zu tun? Sie sind intelligent, Sie haben Fantasie. Sagen Sie, ist das die einzige 5-Pfund-Note in der Kasse? Ja, warum fragen Sie? Ja, dann stammt sie von Simpson. Ich erinnere mich genau, er hatte kein Kleingeld und musste 5 Pfund wechseln lassen. So. Na ja, und? Was meinen Sie? Ich hatte den Eindruck, als wollten Sie noch etwas hinzufügen, Mr. Dickens. Nein, wieso? Sie irren sich, Mr. Christie. 2 0 x 1 8. Hinter der 1 und der 8 haben Sie den Punkt übersehen, Inspektor. Wenn Sie genau hinschauen... Richtig, Wilson, ja. 1.8. Sollte es ein Datum sein? Na, wenn es überhaupt was heißen soll. Warum nicht ein Datum? Der 1. August? Ja, der 1. August, aha. Naja, das hatte wenigstens einen Sinn, aber die 2 und 0, ja. X. Mr. Barnes, würden Sie uns die Banknote für eine Untersuchung in unserem Laboratorium überlassen? Gewiss, Mr. Christie. Wenn ich sonst noch etwas für Sie tun kann. Danke, nein, nicht im Augenblick, danke. Es ist spät geworden. Wir sprechen uns morgen, wenn es notwendig sein sollte. Gute Nacht. Wir verließen die Bar und ich ging auf mein Zimmer. Aber trotz der späten Stunde wartete ich lange vergeblich auf den Schlaf. Mir ging Nancy Stewarts finster erschrockenes Gesicht nicht mehr aus dem Kopf, als Thomas Simpson in der Bar aufgetaucht war, und ich musste daran denken, wie sie die 5-Pfund-Note angestarrt hatte, so dass ich auf die Idee gekommen war, sie zu fragen, ob sie etwa falsch sei. Schließlich, der Morgen graute bereits, schlief ich ein. Allerdings bei weitem nicht lange genug, um ausgeruht zu sein, als mich gegen 8 Uhr früh das Telefon weckte. Eine Frau war am Apparat, deren Stimme ich nicht kannte. Ja? Bis ich begriff, dass es eine verstellte Hallo. Stimme war. Mr. Dickens, ich bin's. Miss Stewart? Bitte keinen Namen. Ich möchte nicht, dass jemand erfährt. Mr. Dickens, ich muss Sie sprechen. Kommen Sie auf die Klippe gegenüber dem Leuchtturm. Ich bin in 20 Minuten dort. Ja, aber... Bitte, es ist wichtig. Ich weiß nicht, an wen ich mich sonst wenden könnte. Also gut, ich werde da sein. Danke. Ja, aber seien Sie vorsichtig, die Polizei... Ja, hallo. Hallo. Hallo, Mr. Dickens. Guten Morgen. Guten Morgen, Miss Stewart. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Einen hübschen Platz haben Sie sich ausgesucht. Hier oben kann man uns meilenweit sehen. Also besser, wir setzen uns. Da fällt es noch ganz warm. Fühlen Sie mal. Ist ein schöner Tag, nicht wahr? Und der romantische Leuchtturm. Na, ich vermute, Sie haben mich nicht herbestellt, damit wir uns Bitte, die Aussicht... Bitte, Mr. Dickens, ich brauche Ihre Hilfe. Es ist nichts Besonderes, nur ich kann nicht mehr ins Hotel zurück. Bitte fragen Sie nicht, weshalb. Ich habe etwas vergessen und ich möchte Sie bitten, es aus meinem Zimmer zu holen. Es ist nicht viel, nur ein Paket. Es liegt hinterm Nachttisch. Würden Sie das hierher bringen? Würden Sie das für mich tun? Tja, gerne, aber es ist leider zu spät. Zu spät? Wieso? Die Polizei hat es beschlagnahmt. Die Polizei? Tja, sie verkennen ihre Lage. Man sucht sie. Der Tod Simpsons. Was sagen Sie? Er ist tot? Ja, wussten Sie das nicht? Nein. Erschossen. Gestern Nacht. Und die Polizei nimmt an, dass Sie etwas damit zu tun haben. Aber wieso? Ich? Oh Gott, ich muss fort. Bleiben Sie. Wussten Sie wirklich nicht, dass Simpson tot ist? Nein! Glauben Sie mir etwa nicht? Ja, ich glaube Ihnen schon, Nancy, aber ob auch die Polizei Ihnen glauben wird? Bitte, Sie dürfen niemandem sagen, dass wir uns getroffen haben. Versprechen Sie mir das. Ja, aber wo wollen Sie denn jetzt hin? Ich weiß es nicht. Vielleicht nach Hause, nach London. Aber dort wird man Sie doch ganz bestimmt finden. Ich habe... Oh Gott, mein Gott. Verzeihen Sie, ich hätte Sie nicht anrufen sollen, aber ich ahnte ja nicht... Also beruhigen Sie sich doch. Hier, Nancy. Ja, nehmen Sie mein Taschentuch. Dankeschön. Oh, lassen Sie mich gehen, bitte. Ich kann Sie nicht halten, Nancy. Aber wollen Sie mir nicht zuvor ein oder zwei Fragen beantworten? Was für Fragen? Nun, zum Beispiel, warum Sie vor Simpson davongelaufen sind. Sie sind doch vor ihm davongelaufen, ne? Nein. Ich wollte nur... Ich dachte... Also Nancy, ich bin kein Polizeiinspektor. Vor mir brauchen Sie sich nicht zu verstellen. Ich möchte Ihnen helfen. Ich meine, jetzt kennen wir uns doch schon ganz gut, nicht? Wir sind doch eigentlich schon Freunde geworden. Also ja, ich bin vor ihm davongelaufen. Er hat mich erpresst. Erpresst? Ja, schon in London. Sie haben ihm doch kein Geld gegeben. Was hätte ich denn tun sollen? Na, Erpresser kriegen nie genug, die kommen immer wieder. Ja, deswegen bin ich ja aus London weg und habe hier die Stellung angenommen. Ich dachte, dass er mich nicht finden würde. Aber dann hat er es doch herausgebracht. Ich habe einfach die Nerven verloren, bin weggelaufen. Ich wusste mir keinen anderen Rat. Aber entschuldigen Sie, wieso konnte Simpson Sie erpressen? Womit denn? Darüber möchte ich nicht sprechen. Bitte, ich möchte jetzt gehen. Also bitte, wie Sie wollen. Aber hören Sie, dass Simpson Sie erpresst hat, das dürfen Sie niemanden wissen lassen. Ich fürchte, Inspektor Christie könnte daraus den Schluss ziehen, dass Sie nicht nur allen Grund hatten, vor Simpson davonzulaufen, sondern auch, sich ihm vom Halse zu schaffen. Und zwar für immer. Aber ich habe ihn nicht erschossen. Ja, ich glaube Ihnen, ja, Nancy. Beruhigen Sie sich doch. Aber seien Sie doch vernünftig. Wenn Sie mit Simpsons Tod nichts zu tun haben, dann ist ja alles in Ordnung. Also kommen Sie, ich begleite Sie zur Polizei. Das ist die beste Lösung. Wenn Sie jetzt irgendwo unterzutauchen versuchen, das ist doch wie ein Eingeständnis Ihrer Schuld. Nein, ich möchte mit der Polizei nichts zu tun haben. Warum? Haben Sie Angst vor der Polizei? Bitte gehen Sie jetzt. Ja, wollen Sie es mir nicht sagen? Entschuldigen Sie, dass ich Sie belästigt habe. Adieu. Also schön, wenn Sie mich wegschicken. Aber sollten Sie sich es doch noch anders überlegen, so wissen Sie ja, wo ich zu erreichen bin. Danke. Und noch eins. Sagen Sie mir nicht Adieu. Sagen Sie mir lieber auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich kletterte zum Strand hinunter. Ich hatte keine Eile. Und machte auf dem Weg zum Hotel bei einem Limonadeverkäufer Halt, um ein Glas lauwarmen, stark mit Kohlensäure versetzten Zitronenwassers zu trinken, das nach eingeschlafenen Füßen schmeckte. Ich setzte mich in den altersschwachen Korbsessel, der vor der Bude stand, und blickte die Strandpromenade hinauf. 5 Minuten später kam ein Polizeiauto in rascher Fahrt die Promenade herab. Im Vorüberfahren erkannte ich Inspektor Christie, der vorn neben dem Fahrer saß. Plötzlich verringerte sich das Tempo, der Wagen hielt kurz an und rollte dann im Rückwärtsgang auf mich zu. Mr. Dickens, los, kommen Sie, steigen Sie ein. Ich? Wieso? Da fragen Sie nicht lange, kommen Sie. Was ist denn passiert, Mr. Christie? Warten Sie es ab. Wohin fahren Sie? Mal Geduld, Mr. Dickens, nur Geduld. Da geht's hinüber zum Leuchtturm. Was wollen Sie denn da? Also hören Sie, Mr. Christie, Sie schnappen mich wie ein Kidnapper und... Da vorne ist es. Wo ist er? Mir zitterten die Knie, als ich den Wagen hinter Inspektor Christie und Sergeant Wilson verließ. Denn direkt am Fuße der Klippe, ziemlich genau unterhalb der Stelle, wo ich vor 20 Minuten mit Nancy Stewart gesprochen hatte, stand eine Gruppe von Sommerfrischlern bei einem leblosen Körper, der am Boden lag. Die Leute standen so nahe dabei, dass ich nicht erkennen konnte, ob es eine Frau oder ein Mann war. Inspektor Christie beugte sich nieder. Ich trat näher und atmete erleichtert auf. Es war nicht Nancy Stewart. Es war keine Frau, sondern ein Mann. Als ich sein Gesicht erblickte, stutzte ich. Es kam mir bekannt vor, wenn ich auch nicht sofort sagen konnte, an wen es mich erinnerte. Inspektor Christie richtete sich wieder auf und blätterte in den Papieren des Mannes, die er ihm aus der Innentasche seines Jacketts genommen hatte. Er wiegte den Kopf hin und her und ließ ein melancholisches Lächeln sehen. Der Mann heißt Herbert Simpson. Simpson? Ah ja, natürlich. Er schaut dem Toten aus dem Strandkorb ähnlich. Ist offenbar ein Bruder von ihm. Ja, offenbar. Ist aber ein merkwürdiges Zusammentreffen. Glauben Sie an einen Zufall, Mr. Christie? Glauben Sie daran, Mr. Dickens? Ein Sturz von der Klippe. Scheußlich. Mehr als 20 Meter tief. Er muss sofort tot gewesen sein. Wer hat Sie benachrichtigt, Mr. Christie? Der alte Hank. Wer ist das? Der Leuchtturmwärter. Er sagt, er hätte alles mit angesehen. Und wann ist das passiert? Vor ungefähr 10 Minuten. Hm? Wilson! Sie bleiben hier und sichern die Spuren. Ich werde Hank einen Besuch abstatten. Ja. Begleiten Sie mich, Mr. Dickens? Wozu? Ja, ich dachte, es würde Ihnen Spaß machen, so einen alten Leuchtturm mal von innen zu sehen. Also okay. Also bitte, meine Herrschaft, machen Sie Platz. Gehen Sie doch weiter. Sie stören doch. Bitte machen Sie Platz. Ja, wie kommen wir denn hinüber? Haben Sie ein Boot? Nein, nein, wir brauchen keins. Wir gehen über die Mole. Sagen Sie, Mr. Ja. Dickens, ich habe gehört, dass Sie heute früh einen Anruf bekommen haben und kurz danach das Hotel verlassen haben. Ist es sehr indiskret zu fragen, ob das was Wichtiges war? Na, hören Sie mal, lassen Sie mein Telefon überwachen. Aber nicht doch, Mr. Dickens, naja, wir leben in Großbritannien. Sie wissen, dass das Anzapfen von Telefonleitungen hierzulande verboten ist. Ja, also bei mir würde es sich auch kaum lohnen. Ja, gewiss, davon bin ich überzeugt. Ja, und warum erkundigen Sie sich dann nach meinen Telefongesprächen? Oh, es war nur, weil Mr. Reeder, der Hotelportier, den Eindruck gehabt hat, dass die junge Dame, die Sie anrief, Ihre Stimme verstellte. So. Na, wie kann er das beurteilen? Es war eine liebe alte Freundin, die mich aus London anrief. Aha. Sie hat ihren Fuß noch nie auf diese gesegnete Insel gesetzt. Na, da muss er sich wohl getäuscht haben. Übrigens, die Laboratoriumsuntersuchung hat ergeben, dass die Tinte auf der 5-Pfund-Note, Sie wissen, ne, noch verhältnismäßig frisch war. Die bewusste Notiz dürfte demnach erst vor kurzer Zeit geschrieben worden sein und offenbar für jemanden bestimmt, der den Schein ziemlich zu Ende in die Hand bekam. Aha, Sie meinen Miss Stewart? Ja, vermutlich. Obwohl es natürlich nicht zu beweisen wäre. Na, wozu auch? Messen Sie dem Gekritzel irgendeine Bedeutung bei? Ja, Ja, und was heißt 2-0-X? 1-Punkt, 8-Punkt, das haben Sie ja schon gestern gedeutet. Ich habe einen gewissen Verdacht. Und wenn er richtig ist, passt er ausgezeichnet zu den anderen Indizien. Was für Indizien? Zum Beispiel der kuriose Inhalt jenes Paketes, das wir in Miss Stewarts Zimmer gefunden haben. Tag, Inspektor! Oh, hallo, Hank! Guten Tag, willkommen rauf! In Ordnung! Wie geht's Ihnen, Hank? Danke, Inspektor. Gut, wie vor 35 Jahren. Wen bringen Sie mir denn da? Ah ja, das ist Mr. Dickens. Guten Tag, Mr. Hank. Mister? Meint er damit vielleicht mich, Inspektor? Also hören Sie, hier gibt's keinen Mister. Nur den alten Hank. Trinken Sie was? Na ja. Aber nicht so ein Zeug, wie Sie im Laden für Whisky verkaufen. Ja, da. Der hat 60%. Moment. So. Na ja, dann okay. Prost. Prost. No. Von der christlichen Seefahrt ist aber nicht Ihr Freund, Inspektor. Hat bestimmt noch nie die Planken von richtigen Steamer unter den Füßen gehabt. Tja, so einen wirft mein Whisky um. Hank, Sie wissen, weshalb wir da sind? Natürlich, Inspektor. Hab Sie ja angerufen, nachdem es passiert war. Sehen Sie, da vom Fenster aus habe ich alles beobachtet. Die beiden haben sich gestritten. Die beiden? Wer waren sie? Oh, Mann und Frau. Ich glaube, Inspektor, Sie wollten nicht so, wie er wollte. Verstehen Sie? Und auf einmal packt ihn die Wut und er geht auf Sie los. Als ob er Sie runterstoßen will. Plötzlich aber taumelt er, greift mit den Händen in die Luft und... Tja... 2 Sekunden später lag er unten. Ah, es war also ein Unfall, Hank? Wo hat's ausgesehen, Inspektor? Die Frau hat den Mann nicht etwa gestoßen? Ich glaube nicht. Sie hatte nur Angst. Nur klar, so allein da oben mit so einem rabiaten Kerl. Sie hätten eben nicht weggehen sollen, Mister. Dann wäre vielleicht gar nichts passiert. Wer? Ich? Meinen Sie mich? Na, wen sonst? Sie haben ja zuvor mit der Frau dort oben gesessen. Sie hatten sie kaum allein gelassen, da ist der andere aufgetaucht. Ich glaube, er hat sie beide beobachtet. Und vielleicht war er deshalb so wütend, weil die Frau sich mit ihnen getroffen hat. Aber sie müssen sich irren. Auf dieser Entfernung... Entfernung? Na, auf meine alten Augen kann ich mich verlassen. Sie waren es, Mister. Ihre blaue Jacke, die grauen Hosen, sogar an Ihre rote Krawatte erinnere ich mich genau. Und die Frau, die hatte ein hellgrünes Kleid an. Um den Hals ein etwas dunkleres Seidentuch, nicht wahr? Schwarze Lackschuhe, schwarze Handtasche. Wollen Sie noch mehr wissen? Die gute alte Freundin aus London. Trinken Sie noch einen? Nein, danke, Hank. Ein andermal. Kommen Sie, Mr. Dickens. Kommen Sie. Wiedersehen, Hank. Wiedersehen, Inspektor. Ja, so schön. Ich gebe es zu. Ich habe Miss Stewart auf der Klippe getroffen. Aber warum beschäftigen Sie sich so viel mit dem Mädchen und mir, Mr. Christie? Sie sollten lieber Thomas Simpsons Mörder suchen. Da drüben auf der Klippe, das war ein Unfall. Sie haben es ja gehört. Ja, ganz sicher war der alte Hank nicht, Mr. Dickens. Aber ich verstehe ja sehr gut, dass Miss Stewart ihre Anteilnahme erweckt hat. Ein hübsches Mädchen, wenn ich in ihrem Alter wäre. Na, lassen wir das. Ich hoffe, Sie kommen freiwillig mit, Mr. Dickens, und ich muss Sie nicht extra darum bitten, mich in mein Büro zu begleiten. Ich antwortete nicht. Ich war wütend, ohne zu wissen, auf wen. Inspektor Christie kam genauso in Frage wie der Leuchtturmwärter, der sich auf seine alten Augen verlassen konnte, Nancy Stewart und ich selbst. Eine halbe Stunde später saß ich auf dem harten, nicht zum Verweilen einladenden Besucherstuhl in Mr. Christies Büro und harrte der Fragen, die er mir stellen würde. Schon die erste überraschte mich. Mr. Dickens hat Ihnen Miss Stewart eigentlich gesagt, dass sie erpresst worden ist. Das wissen Sie? Er hat es Ihnen also gesagt. Ja, aber zum Teufel, wer sagt es Ihnen? Niemand. Ich habe nur auf den Busch geklopft. Ach so, reingelegt. Hören Sie, Mr. Christie, Sie wissen, dass Fangfragen ungesetzlich sind und vor Gericht nicht gewertet werden. Regen Sie sich nicht auf, Mr. Dickens. So wie die Dinge liegen, werden Sie nicht in die Verlegenheit kommen, vor Gericht aussagen zu müssen. Höchstwahrscheinlich wird überhaupt kein Prozess stattfinden. So, das müssen Sie mir erklären. Später. Zunächst die Erpressung. Sehen Sie, die Notiz auf dem 5-Pfund-Schein muss anders gelesen werden. Nicht 2-0-X, sondern 2-0-Mal. Verstehen Sie? Das X steht für ein Malzeichen. Und wenn Sie die 2 und die 0 zusammenziehen, dann ergibt das 20. Das heißt also ganz einfach 20 Mal. Ja, aber 20 Mal was? Ja, vermutlich den Schein, auf den es Simpson schrieb. 20 mal 5 Pfund, also 100. Also 100 Pfund am oder bis zum 1.8. Ja, wahrscheinlich hat er keine Gelegenheit, Miss Stewart zu sagen, was er von ihr wollte. Und darum notierte er es auf der 5-Pfund-Note und bezahlte seinen Whisky mit ihr. Ja, er konnte es ihr ja auch nicht sagen, weil ich den ganzen Abend bei ihr an der Theke saß. Christi? Ah, aha. Wo? Naja. Danke, ja. Sie ist gefasst worden. Was nennt sie? Ja, sie fiel einer Polizeistreife auf, da sie völlig verwirrt über die Straße lief und den Verkehr durcheinander brachte. Ist dir was passiert? Nein, aber sie redet völlig irres Zeug. Die Polizisten brachten sie ins St. Bartholomew's Hospital, wo man feststellte, dass sie einen Nervenschock erlitten haben muss. Kommen Sie, Mr. Dickens, begleiten Sie mich ins Krankenhaus. Armes Mädchen. Ja, das kann man wohl sagen. Ich möchte wissen, was mit ihr los ist. Dass Simpson sie überhaupt erpressen konnte. Ach, ich glaube nicht, dass diese Frage so schwer zu beantworten ist. Wieso? Ich wundere mich eigentlich, dass Sie nicht selber drauf gekommen sind, Mr. Dickens. Wie meinen Sie das? Na, ist Ihnen nicht aufgefallen, dass die Gegenstände in jenem Paket, das wir in Miss Stewarts Zimmer gefunden haben, bis auf das Transistorgerät so gut wie keinen materiellen Wert besaßen? Ja, doch, natürlich. Sieht aber nicht so aus, als hätten Sie den richtigen Schluss daraus gezogen. Also Sie denken an eine krankhafte Veranlagung des Mädchens? Ja? Kleptomanie? Eine Zwangsneurose, die übrigens die strafrechtliche Verantwortlichkeit ausschließt. Es ist ja typisch für Kleptomanen, dass sie nicht stehlen, um sich zu bereichern, sondern um des Stehlens willen. Und ihre Beute steht in keinem vernünftigen Verhältnis zum Risiko, das sie eingehen. Also offen gestanden, Mr. Christie, ich habe auch dran gedacht. Das heißt, gedacht ist nicht das richtige Wort. Ich ahnte es, ich unterdrückte die Ahnung, aber weil ich mich vor der Gewissheit fürchtete. Verstehen Sie? Ja, sehr gut, Mr. Dickens. Und Sie glauben nun, dass das Mädchen Ihren Erpresser erschossen hat? Das Motiv ist verlockend, das müssen Sie zugeben. Ja, gewiss und... Ja, man könnte es ja auch irgendwie verstehen. Wer weiß, wie lange er sie gequält hat, die Nerven gingen ihr durch. Bestimmt hätte sie mildernde Umstände verdient und man würde sie ihr auch nicht versagen. Aber? Ich kann daran nicht glauben, dass sie es getan hat. Und dass sie mich heute früh auf der Klippe belogen haben soll. Inwiefern? Als ich ihr sagte, dass Simpson tot sei, da ist sie erschrocken. Und ihr Schrecken war bestimmt echt. Hat sie Ihnen gegenüber eigentlich auch den Bruder erwähnt? Nein, wir sprachen nur von Thomas Simpson und ich wusste ja nicht, dass es zwei gibt. So, wir sind da. Wir stiegen aus. Der Mann in der Portierloge wollte uns nicht einlassen, weil keine Besuchszeit war. Doch Mr. Christies Polizeimarke öffnete uns den Weg und wir erfuhren, dass Nancy Stewart auf Station 3, Zimmer 39 lag. Oben auf der Station jedoch hatte die Polizeimarke keinerlei Wirkung auf eine ältliche, resolute Krankenschwester, die Inspektor Christie unfreundlich anfuhr. Die Patientin ist nicht zu sprechen. Jedenfalls nicht von der Polizei. Wer sind Sie? Mein Name ist Dickens. Edgar Dickens. Sie dürfen hinein. Aber wieso, Schwester? Wir haben schon im Hotel versucht, Sie zu erreichen. Die Patientin hat nach Ihnen verlangt, aber leider waren Sie nicht zu Hause. Kommen Sie. Dankeschön. Aber bitte, sie ist sehr mitgenommen. Sie dürfen sie nicht aufregen. Hören Sie, Schwester, ich muss... Hier müssen Sie gar nichts. Oder glauben Sie, wir lassen uns von einem Polizisten imponieren? Hallo, Nancy. Oh, Mr. Dickens. Schön, dass Sie gekommen sind. Wie geht es Ihnen? Oh, danke. Die Schwester sagte, sie wollte mich sprechen. Ja, ich bin so schrecklich allein. Ich kenne ja hier sonst niemanden. Ja, ich kann mich sehr gut in Ihre Lage versetzen. Das ist zu dumm. Was ist? Ja, ich hätte ein paar Blumen mitbringen können, aber sie sind Konfekt, naja. Also, entschuldigen Sie. Übrigens, Nancy, wenn Sie Angst davor haben, dass man Sie verdächtigen könnte, Herbert Simpson von der Klippe gestoßen zu haben, da können Sie ganz beruhigt sein. Der Leuchtturmwärter hat alles mit angesehen und kann bezeugen, dass es ein Unfall war. Der Leuchtturmwärter? Ja, wir haben beide nicht daran gedacht, dass es einen gibt. Sagen Sie, Nancy, was hat Herbert Simpson von Ihnen gewollt? Wusste er, dass sein Bruder Sie erpresste? Ja, aber erst seit kurzem, so sagte er. Und er sagte, dass er, als er es erfuhr, Thomas gedroht habe, er würde es nicht länger mit ansehen, dass er mich quält. Gestern ist er ihm hierher nachgefahren, hat ihn zur Rede gestellt und dann ist es passiert unten am Strand. Heißt das, dass Herbert Thomas Simpson erschossen hat? Seinen eigenen Bruder? Ist das wirklich die Wahrheit? Ja, er hat es mir selbst gesagt. Ja, aber doch nicht nur, weil Thomas sie erpresste. Es hat doch noch einen anderen Grund gehabt, nicht wahr? Er liebte sie. Ja. Na, und Thomas, war er vielleicht so etwas wie ein Nebenbuhler? Er hat mich erpresst. Ja, eben. Das würde ja dann nicht zusammenpassen. Oder doch? Eigentlich wollte er etwas ganz anderes als Geld. Aber ich war froh, dass er das Geld nahm, bis ich begriff, dass er mich damit nur kleinkriegen wollte. Er dachte, wenn ich kein Geld mehr haben würde, dass ich dann, verstehen Sie? Ja, ja, sehr gut. So ein feiner Mann, was? Obwohl man von Toten nicht schlecht sprechen soll. Er wusste etwas von mir, wovon niemand eine Ahnung hat. Nancy, bitte, Sie brauchen nicht davon zu reden. Ich weiß alles. Was? Was wissen Sie? Ich weiß, was mit Ihnen los ist. Das Paket, das Sie in Ihrem Zimmer vergessen haben, alle die wertlosen Gegenstände. Das ist doch kein Grund, dass Sie sich schämen. Es ist eine Krankheit und Sie gehören in die Hände eines Psychiaters. Neurosen sind heilbar, Nancy. Sie müssen hier mit den Ärzten sprechen. Oder soll ich es für Sie tun? Danke. Es ist nicht mehr nötig. Wieso? Was wollen Sie damit sagen? Ich werde ins Gefängnis gehen. Das ist doch Unsinn. Sie sind strafrechtlich nicht verantwortlich. Das hat doch auch Inspektor Christie gesagt. Sie missverstehen mich. Das meine ich nicht. Sondern? Es war kein Unfall. Was sagen Sie? Ich habe ihn runtergestoßen. Sie haben? Nein. Er sagte, dass er Thomas meinetwegen erschossen hat. Dass ich ihm dafür dankbar sein müsse. Ich war wie vor den Kopf geschlagen. Ich habe nichts damit zu tun, sagte ich. Und ich sagte, dass ich ihn nicht liebe und dass er mich in Ruhe lassen soll. Da verlor er die Nerven und schrie, dass ich Thomas auf dem Gewissen habe. Ich? Er war völlig außer sich. Sein Gesicht war verzerrt. Seinen Augen war plötzlich nur noch Hass. Er drohte, wenn ich es mir nicht anders überlege, würde er behaupten, ich hätte von dem Mord gewusst, hätte ihn dazu angestiftet. Er griff nach mir. Ich trat zur Seite. Da drohte er, das Gleichgewicht zu verlieren. Ja, da habe ich ihm einen Stoß versetzt. Und einen ganz kleinen Stoß, aber er genügte. Ich weiß nicht mehr, warum ich es getan habe. Vielleicht war es Notwehr, weil ich begriff, dass er zu allem fähig war. Doch dass ich ihn gestoßen habe, das weiß ich ganz genau. Und ich werde es nie vergessen. Nie. Tja. Und was wollen Sie jetzt tun? Ein Geständnis ablegen? Überlegen Sie sich das, Nancy. Noch weiß niemand etwas davon. Doch, Sie wissen es. Tja, ich. Und wenn Sie sich vielleicht doch irren? Wenn Sie sich das alles nur einbilden in Ihrer Gemütsverfassung? So, Nancy, überschlafen Sie das nochmal. Nein, sagen Sie mir jetzt nichts mehr. Ich werde Sie allein lassen. Sie brauchen Ruhe und morgen sieht das alles ganz anders aus. Auf Wiedersehen, Nancy. Gute Besserung. Danke. Auf Wiedersehen. Nun, wie geht es dem Mädchen? Den Umständen entsprechend. Naja, es ist ja schließlich keine Kleinigkeit, mit ansehen zu müssen, wie ein Mensch 20 Meter tief von einem Felsen stürzt. Und da ihre Nerven sowieso nicht die besten sind, ist der Schock, den sie erlitten hat, nicht verwunderlich. Übrigens hat Herbert Simpson ihr eingestanden, seinen Bruder erschossen zu haben. Aus Eifersucht. Und was hat Miss Stewart sonst noch gesagt? Dass der Sturz von der Klippe ein Unfall war, wie es der alte Hank beobachtet hat. Ja, glücklicherweise. Denn sonst würde das Mädchen den Verdacht nie loswerden, Herbert Simpson vielleicht doch heruntergestoßen zu haben. Ah, ich habe offen gestanden von Anfang an einen Unfall geglaubt, Mr. Dickens. Na gut, gehen wir. Vom Saarländischen Rundfunk hörten Sie den Krimi Nancy von Karl Richard Schon mit Gerd Peiser als Edgar Dickens, Karin Schröder als Nancy Stewart und Dieter Borsche als Inspektor Christie. Ferner hörten Sie Heinz Menzel, Leon Reiner, Bernd Duschinski, Rudolf Schumann und andere. Die Regie hatte Klaus Groth und dieses Hörspiel lief erstmals am 8. August 1972 im Saarländischen Rundfunk. Nancy. Und nun sofort zu der eingangs angekündigten Überraschung. Ich, Edgar Dickens, 36, Schriftsteller. Wie gesagt, der Schauspieler Gerd Peiser sprach den Edgar Dickens. Und jetzt wird's spannend. Hier nochmal der Anfang unseres Nancy-Krimis. Ich lag auf dem Bauch im Sand und schmorte in der Sonne. Es war die Julisonne des vergangenen Jahres und der Sand des Strandes von Wentnor auf der Insel White. Ja, so begann diese Produktion aus dem Saarländischen Rundfunk. Und nun hören Sie doch mal bitte hierzu. Ich, Edgar Dickens, lag auf dem Bauch im Sand und schmorte in der Sonne. Es war im Juli des vorigen Jahres am Strande von Wentnor auf der Insel White. Ja, das ist schon wieder der gleiche Anfang. Aber wer ist das hier? Ich mache mir überhaupt nichts aus Ferien an der See. Ich weiß, ich befinde mich damit im Gegensatz zum allgemeinen Trend dieser Zeit. Ich hatte Ihnen ja schon erzählt, dass die Rolle des Edgar Dickens in den verschiedenen Hörspielabenteuern immer wieder von unterschiedlichen Darstellern gespielt wurde. Diese Stimme hier dürfte, neben Hans-Jörg Felmy, die bekannteste ihrer Zeit gewesen sein. Mich, Edgar Dickens, 38, Schriftsteller, hätten auch nicht die berühmten 10 Pferde hierher gebracht. Genau, Sie hören hier tatsächlich niemand Geringeren als Harald Junke. Ich ging hinüber in die Bar. Dort war es leer, bis auf das Mädchen hinter der Theke. Ja, das ist Harald Junke. Junke war Komödiant, Schauspieler, Moderator, Sänger. Und dies ist einer seiner wenigen Auftritte in einem Radiokrimi. Ich hatte schon manchen Whisky in ihrer Gesellschaft getrunken. Sie mochte Mitte 20 sein. Ja, und natürlich erkennen Sie diese Texte aus unserem Hörspiel Nancy. Aber Achtung! Sie hieß Patricia Boone und war, wie sie mir erzählt hatte, Architekturstudentin. Moment, wie bitte? Patricia Boone? Guten Abend, Mr. Dickens. Guten Abend, Miss Boone. Ein Whisky, bitte. Gerne. Ja, genau. Diese Barkeeperin heißt erstaunlicherweise nicht Nancy Stewart, wie wir es erwarten würden, sondern Patricia Boone. Und folgerichtig heißt diese Hörspielversion auch nicht Nancy, sondern Pat. Auf Wiedersehen, Pat. Auf Wiedersehen. Pat, also. Tja. Ansonsten geht die Geschichte zunächst so weiter, wie wir sie aus Nancy kennen. Als ich wieder an dem Strandkorb vorbeikam, saß der Mann noch immer dort und starrte hinaus aufs Wasser. Die Augen des Mannes waren auf mich gerichtet. Doch sie blickten nicht mich an, sondern immer noch auf etwas Entsetzliches, das jetzt nicht mehr da war. 1971 entstand diese alternative Radiofassung des Edgar Dickens Urlaubskrimis von Karl Richard Schon. Und zwar im Westdeutschen Rundfunk in Köln. Der WDR hatte, wie gesagt, seit Mitte der 60er die Edgar Dickens Mehrteiler aufgelegt und Pat war die letzte Geschichte. Das allein ist noch keine Überraschung. Schon oft haben wir an dieser Stelle über viele unterschiedliche Versionen von Hörspielkrimis gestaunt. Die vielen ARD-Anstalten produzierten attraktive Skripte seinerzeit gleich mehrfach. Jeder Sender machte seine eigene Fassung, auch um die vertrauten Stimmen in den jeweiligen Sendegebieten präsentieren zu können. Mein Name ist Christi. Ich bin Inspektor der hiesigen Polizei. Deshalb sprechen in der WDR-Version auch ganz andere Darstellerinnen und Darsteller mit. Inspektor Christi ist nicht Dieter Borsche, sondern Jaromir Borek. Und die Patricia, also Nancy, ist nicht Karin Schröder, sondern Ella Büchi. Ich bin ein harmloser Schriftsteller, der sich für Menschen interessiert. Zum Beispiel für Patricia Boone. Aber es kommt noch besser, denn die Pat-Geschichte beginnt zwar genauso wie das uns bekannte Nancy-Hörspiel aus dem SR, läuft aber nach rund 20 Minuten in eine ganz andere Richtung. Guten Tag, Mr. Dickens. Wie geht's? Hallo, Mr. Holloway. Wie kommt die Mordkommission von Scotland Yard nach Ventnor? Mr. Christies Fernschreiben hat uns alarmiert. Der Name Simpson ist uns nämlich nicht unbekannt. Sergeant Holloway aus London taucht auf der Insel auf. Das ist ein alter Bekannter von Edgar. Bitte, Mr. Dickens, sehen Sie sich doch einmal dieses Bild hier an. Ja, und? Das ist Thomas Simpson, der Mann aus dem Strandkorb. Mhm. Nebenbei, dieser Sergeant Holloway wurde von Ernst Fritz Fürbringer gespielt. Und dieses hier? Ist auch Simpson. Was soll das? Ja, Simpson schon. Aber nicht Thomas, sondern sein Zwillingsbruder Herbert. Ach. Ernst Fritz Fürbringer war damals aus mehreren Edgar Wallace und Kommissar X-Filmen bekannt. Und Sie merken schon, die Sache mit den Simpson-Zwillingen wird hier ganz anders aufgezogen. Doch eine Frage bleibt. Wo ist Pat? Kannten Sie das Mädchen aus London? Nein, ich habe sie hier in der Bar zum ersten Mal gesehen. Sie wussten also nicht, dass sie im letzten Winter im White Horse Club gearbeitet hat? Im White Horse Club? Eine ziemlich finstere Kneipe in Soho. So. Soho. Die Spur führt nach Soho und damit endet die uns bekannte Nancy-Geschichte. Denn ab jetzt ermittelt Edgar Dickens wieder in London. Und das kann sich das Pat-Hörspiel auch leisten. Denn die Version dieser Geschichte ist dreimal so lang. Pat ist ein Dreiteiler. Das ist doch nicht möglich. Aber ja. Jawohl, drei Folgen à 40 Minuten. Und Harald Junke, Edgar Dickens, muss niemals einen Leuchtturm besteigen. Inspektor Christie hat keine Funktion mehr, er bleibt auf White. Denn weiter geht's in Soho. Dort soll die verschwundene Pat angeblich sein. Die Kneipen in Soho ähneln sich alle wie ein Ei dem anderen. Und im White Horse Club wartet schon ein fieser Geselle. Wer sind Sie? Mein Name ist Dickens. Um was handelt es sich? Das möchte ich lieber Mr. Webster persönlich sagen. Na schön. Ja, weiter geht's mit neuen Figuren und tollen Gaststars. Hier ist der trockene Horst Michael Neuze. Sagen Sie, kennen wir uns nicht? Nicht, dass ich wüsste, Mr. Barry. Ihr Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, so raunte nur Horst Michael Neuze hier als Mr. Barry, ein Handlanger aus dem Hörspiel Bilderbuch. Und dann trifft Edgar auf seiner Suche den besagten Mr. Webster. Und auch diese Stimme ist bekannt. Tut mir leid. Habe Pat seit Monaten nicht gesehen. Das ist schade. Den undurchsichtigen Clubbesitzer Webster spielt hier Peter René Körner. Erzählen Sie mir doch mal, welche Rolle Sie spielen in dieser Geschichte. Ja, spätestens jetzt wissen wir, dass wir ein WDR-Hörspiel vor uns haben. Peter René Körner war eine Kölner Funklegende, bekannt aus den Paul-Tempel-Radioserien, aus Kindersendungen mit dem Hasen Cäsar und als Schlagersänger. Dann beschränken Sie sich jetzt bitte auch darauf, meine Fragen zu beantworten. Klar? Aber in dieser Aufnahme ist Peter René Körner kaum zu erkennen. Ich bin mir nicht sicher, ob er seine Rolle des arroganten Mr. Webster freiwillig so rasseln ließ oder ob er am Tag der Produktion nicht einfach schlicht erkältet war. Naja, die Simpsons sind tot. Ach so. Ich verstehe. Sie denken, ich habe die beiden umgelegt. Ja, das ist Peter René Körner. Aber nicht nur schwere Jungs tauchen in Pat auf. Die größte Überraschung dieser alternativen Dickens-Geschichte wartet zu Hause auf unseren Schriftsteller. Wer es schaffte, war meine Frau. Margot. Genau. Dieser Edgar Dickens ist verheiratet. Ich frage mich aber, wie groß dieser Hass sein muss, um einen Menschen zum Doppelmörder zu machen. Das ist Margot Dickens. Sie ermittelt mit und dies ist die Schauspielerin Eva Pflug. Was wurde eigentlich den Simpsons zur Last gelegt? Eva Pflug war ein Superstar dieser Jahre. Man kannte sie seit den 50ern. Aus Kriminalfilmen wie Gestehen Sie Dr. Korda oder Der Frosch mit der Maske. Aus Fernsehstraßenfegern wie Das Halstuch, Tim Fraser und der Fall Salinger oder Der Kommissar. und als GSD-Sicherheitsoffizierin Tamara Jagelowsk der Raumpatrouille Orion, einer deutschen Kult-Science-Fiction-Serie von 1966. Und Sie glauben, wegen solcher Delikte könnte jemand kaltblütig morden? Zweimal sogar? Nur um sich zu rächen, weil Polizei und Justiz machtlos war? Eva Pflug schlägt sich hier als Margot auf die Seite der zu Unrecht verdächtigten Pat. Doch Edgar bekommt unterdessen Ärger von Sergeant Holloway. Sie waren heute Abend im White House Club, nicht wahr? Woher wissen Sie das? Darf ich fragen, was Sie dort suchten, Mr. Dickens? Doch nicht nur der Sergeant ist alarmiert, auch Edgar Dickens höchstrangiger Konkurrent, Chefinspektor Nutting. Also sagen Sie mir endlich, wessen Sie mich verdächtigen, Mr. Nutting? Nun, offen gesagt, Mr. Dickens, wir hatten den Eindruck, dass Ihr Interesse am Fall Simpson beziehungsweise an Personen, die in den Fall Simpson verwickelt sein könnten, unsere Arbeit erschwert. Ich wüsste nicht, wieso. Den Chefinspektor spielt hier Kaspar Brüninghaus, auch er ein WDR-Hörspielveteran aus damals beliebten Funkserien wie Paul Temple, Inspektor Hornley, Winnetou oder Glocken des Todes. Um es ganz deutlich zu sagen, Mr. Dickens, wir möchten Sie bitten, die notwendigen Ermittlungen uns zu überlassen, damit sich solche Zwischenfälle nicht wiederholen. Ja, tut mir leid, Mr. Nutting. Aber natürlich lässt Harald Junke Edgar Dickens nicht locker. Ich weiß nicht, dieser Nutting macht immer ein Gesicht, als seien für ihn alle Rätsel der Welt bereits gelöst. Pat jedoch ist immer noch verschwunden, aber trotz Warnung geht der mutige Edgar den Schurken in die Falle, im Keller eines Landhauses. Hände hoch! Drehen Sie sich mit dem Gesicht zur Wand um! Und verschränken Sie die Arme hinterm Kopf. Hören Sie, ich bin nicht bewaffnet. Seien Sie still. Und siehe da, Horst Michael Neuze ist zurück, der Barkeeper. Er hat Pat entführt. Was ist mit Miss Boone? Ich habe ihr eine Spritze gegeben. Sie können auch eine bekommen. Geht doch nichts über einen gesunden Tiefschlaf. Mr. Barry mit der Spritze. So schön knurrt nur Horst Michael Neuze. Eine Funklegende des Nordens, ein TV-Star aus Stahlnetz oder dem Täter auf der Spur. So wie er machte es keiner. Ich gehe jetzt nach oben und hole die Spritze. Machen Sie inzwischen den Arm frei. Und keine Dummheiten, verstanden? Ich kann auch mit dieser Spritze umgehen. Fantastisch. Doch Edgar Dickens wird natürlich in letzter Minute vor Mr. Barrys Spritzen gerettet. Natürlich von Scotland Yard. Ja, aber warum lassen Sie mich beobachten? Sie haben uns gestern leider nicht die ganze Wahrheit gesagt, Mr. Dickens. So mussten wir Sie im Auge behalten. Chefinspektor Nutting, also Kaspar Brüninghaus, klärt den Fall auf. Mr. Barry hatte Pat, doch der Mörder der Simpsons ist er nicht. Es braucht noch ein bisschen Geduld, ein paar Verhöre. Dazu wird wie üblich ein bisschen was getrunken. Whisky, Cognac, Sherry, Portwein? Dann ist der Schurke schließlich gefasst. Und ganz am Ende des dritten Teils von Pat synchronisiert sich die Geschichte auch wieder mit Nancy, also der uns bekannten Version. Hören Sie mal. Als wir gerade anklopfen wollten, trat eine ältliche, resolut aussehende Krankenschwester heraus und packte den Inspektor am Arm. Gehen Sie und lassen Sie die Patientin in Ruhe. Aber hören... Und Sie, wer sind Sie? Mein Name ist Dickens. Sie dürfen hinein. Aber hören Sie, Schwester... Gehen Sie. Haben Sie nicht verstanden? Das Finale im Krankenhaus ist wieder wie in Nancy. Nur, dass Grete Wurm diesmal die Schwester spielt. Grete Wurm kennen Sie als Oma Drombusch aus der alten ZDF-Serie, diese Drombuschs. Im Krankenzimmer sind Edgar und Pat schließlich allein. Jetzt habe ich in der Eile vergessen, Ihnen ein paar Blumen mitzubringen. Entschuldigen Sie. Ja, es wird ein bisschen flirty, aber Pat erzählt ihre Geschichte. Ich bin erpresst worden. Erpresst? Ja, jemand, der wusste, was mit mir los war, hat mich seit Monaten erpresst. Pat ist zwar auch Kleptomanin, aber im Gegensatz zu Nancy vollkommen unschuldig. Und so sagt Harald Junke Edgar Dickens ganz am Schluss. Und so bleibt mir, Edgar Dickens, Schriftsteller 13, Norfolk Road, London W2, nichts übrig als zu schweigen. Pat, die XXL-Version von Nancy, das wohl seltsamste Parallelhörspiel-Unikum. Und wir konnten leider nicht klären, welche Fassung zuerst da war. Pat hatte im Frühjahr 1971 im WDR Premiere. Die SR Nancy-Version soll zwar 1970 produziert worden sein, wurde aber erst 1972 urgesendet. Und da die Rundfunkdatenbank hier nicht ganz eindeutig ist, müssen wir also rätseln, ob Autor Karl Richard Schon zuerst die kurze oder die lange Version seiner Geschichte schrieb. In jedem Fall ist es das einzige Edgar Dickens-Hörspiel, das zwei verschiedene Titel trägt. Die anderen Serien, Der große Unbekannte, Das zweite Motiv und Feuer für eine Zigarette, heißen gleich, ob sie im Saarländischen, Westdeutschen oder in einem Fall auch noch vom Hessischen Rundfunk aufgenommen wurden. Tja.